Wir müssen fliehen aus der Heimat, es wird ein Fehler sein. Doch du trägst mich auf Händen, Mama, Kilometer weit. Sind halb erfroren, nur dein Kuss hält mich warm. Wurde mit Krisen geboren, was wir Klunker machen. Durchquerten 8 Länder, weg von dem Drecksleben. Und als deine Mutter starb, Mama, du warst 16. Du bist stark, auch als durch Kugeln dein Vater starb. Auch danach, als im Rollstuhl mein Vater saß. Deine Tränen füllen ein Meer, ich war mitschuld. Egal wohin wir gehen, Bruderherz, Mama vermisst uns. War Zeit, dass wir hustlen und mit Auto wieder wegfahren. Für Scheine Farbe braun wie die Augen meiner Schwester. Ich lieb es, wie du lachst, nur dein Wille macht mich stolz. Ja, und du bist meine Macht, nicht die Millen der Erfolg. Lass uns gehen, du kommst auf unsere Reise mit. Tausch Rum, Geld für Gesundheit für dich, Mama. Ich danke Gott für all die Krisen. Bis zum Tod meine Familie. Frag mich mal, warst du zufrieden? Immer wenn sie die Türen schließen. Als Erste auf und als Letzte bist du wach. Denn du wartest, bis ich komm und machst Essen um Mitternacht. Kannst nicht schlafen, denn dein Sohn ist auf Straße und wird nicht satt. Tagelang mit der Waage zu viel verpackt. Kurze Zeit später musste ich ballern, dann kam die Haft. Zu dem Zeitpunkt wusste Mama und Vater nicht, was ich mach. Aber wieder warst du da und da Tränen im Besuchstag. Keiner kennt mein Leben außer Duma. Jeder ne lappert wie einem. Jeder ne lappert wie jeden Elaperty, wenn's Party nanne. Jeden Elaperty, wenn's Party nanne. Ich dank Gott für all die Krisen. Na, na, na, na, na, na, na. Bis zum Tod meine Familie. Na, na, na, na, na. Frag mich mal, warst du zufrieden? Na, na, na, na, na, na. Immer wenn sie die Türen schließen. Na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Jeden Elaperty, wenn's Party nanne. Ich dank Gott für all die Krisen. Na na na na na. Bis zum Tod meine Familie. Na na na na na. Frag mich mal, warst du zufrieden?